Kundgabe 4981. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.10.1950. Bestärkung im Glauben an meine Aufgabe. In der Verbindung mit mir nach innigem Gebet liegt auch die Garantie meiner Gegenwart. Jeder mir zugewandte Gedanke zieht mich an, denn nur wer an mich glaubt, sendet seine Gedanken zu mir. Und wer an mich glaubt, der kann auch jederzeit meiner Nähe gewiss sein. Denn er wird auch nach meinem Willen zu leben sich bemühen, wenngleich er noch nicht vollkommen ist. Meiner Liebe und Gnade kann er stets gewiss sein, denn ich komme zu den Schwachen und Ängstlichen, um ihnen zu helfen, innerlich stark zu werden. Nur wer überheblichen Geistes ist und mich nicht zu benötigen glaubt, von dem wende ich mich ab. Dieser aber ruft mich nicht im Gebet an, um Liebe und Gnade. Darum bleibe stark, mein Kind, und erfülle meinen Auftrag und halte dich an mein Wort, dass ich, dein Vater von Ewigkeit, der Schöpfer und Erhalter des Alls, dir aus der Höhe zugehen lasse, allen Menschen zum Segen, die es vernehmen und aufnehmen in ihre Herzen. Es gibt nur einen Gott, einen himmlischen Vater, und dieser ist in sich die Liebe. Die wahre Liebe aber gibt nichts dem Verderben preis. Die wahre Liebe umfängt ihre Kinder und lässt ihnen jeglichen Schutz angedeihen. Die wahre Liebe ist aber auch mit Weisheit verbunden und leitet daher auch ihre Kinder ins Erkennen, weil sie weiß, dass das Erkennen die Liebe vertieft, um welche die ewige Liebe wirbt, stets und ständig. Kinder, die mir in Liebe entgegenkommen, werden von meiner Liebe erfasst und mit Weisheit bedacht. Wer also vom Vater selbst belehret wird, der braucht keinen Irrtum mehr zu fürchten. Er geht keinen falschen Weg, denn ich selbst führe ihn, der ich der Weg, die Wahrheit und das Leben bin. Amen.